Wladimir Putins rätselhafter Freund. Es geht um unfassbar viel Geld. Das ist so ziemlich das Einzige, was wir auf Anhieb verstehen, als wir uns durch die Ordner der drei Offshore-Firmen kämpfen, in denen Sergei Roldugins Name auftaucht. In den Ordnern liegen hunderte Dokumente, etliche davon beschreiben über viele Seiten Aktiendeals, die zu verstehen Wochen dauern wird. Aber die Summen lassen sich auch ohne dieses Verständnis herauslesen und sie rauben uns den Atem. Hier werden, mal eben, ein paar hundert Millionen US-Dollar verliehen und dort etliche Milliarden Rubel. Es fließen Beratungsgebühren in Höhe von etlichen Millionen Dollar von Briefkastenfirma zu Briefkastenfirma. Und innerhalb von 24 Stunden sollen den Dokumenten zufolge Aktienpakete mit Millionenwerten zweimal den Besitzer wechseln. In den Verträgen zu den Aktiengeschäften lesen wir, dass es unter anderem um Aktien großer und wichtiger russischer Unternehmen geht. Dass ausgerechnet diese Firmen hier auftauchen, muss nichts bedeuten. Es kann aber. Nahezu alle Putin-kritischen Russland-Experten gehen davon aus, dass Putin sein Amt als vielfacher Milliardär verlassen wird, wenn er es denn je verlässt. Aber wo liegt sein Vermögen? Es gibt unter Experten die These, dass er sich Firmenanteile zuteilen lässt, und zwar unter anderem von Unternehmen wie den eben genannten. Aber wenn Putin tatsächlich Anteile an großen russischen Unternehmen besäße, würde er wollen, dass das bekannt wird? Würde er sie unter seinem Namen halten? Sicher nicht. Er würde also Leute brauchen, denen er vertraut. Leute wie Sergei Roldugin. Man weiß etliches über die Beziehung der beiden, auch weil Roldugin, der Cello-Virtuose, kein schüchterner Mann ist. Er spricht gerne mit Journalisten oder Buchautoren über Putin und natürlich kommt der Präsident dabei durchgehend gut weg. Man möchte Roldugin auch nichts anderes raten. Die beiden kennen sich seit den 70er Jahren. Roldugin gehört zu einem Freundeskreis, den Putin zu St. Petersburger Zeiten pflegte. Ein Freundeskreis, den Putin später sehr, sehr reich gemacht hat. Deswegen ist es auch vorstellbar, dass Roldugin hier für Roldugin steht. Denn er besitzt seit den 90er Jahren einen kleineren Anteil an einer Petersburger Privatbank, der Bank Rossija. Mittlerweile ist die Bank durch Putins Protektion eine der größten und wichtigsten im Lande. Putin hat dafür gesorgt, dass etliche Staatsbetriebe ihr Geld zur Bank Rossija gebracht haben, die wiederum zum Großteil Putin-Vertrauten gehört, nicht nur Roldugin. Die meisten dieser Vertrauten stehen übrigens auf der Sanktionsliste, die die USA nach der Annektierung der Krim durch Putin erlassen haben. Darauf steht auch die Bank Rossija selbst als Bank von Putins innerstem Zirkel, wie es in der Begründung heißt. Manager genau dieser Bank verwalten einige Offshore-Firmen, die bei Mossack Fonseca geordert wurden, darunter auch zwei der drei Firmen, in denen Sergei Roldugin als Anteilseigner oder Eigentümer genannt wird. Was nebenbei bemerkt dazu führt, dass Mossack Fonseca Geschäfte mit Managern eines Unternehmens macht, das von den USA sanktioniert wurde. Ein Wagnis, das weitreichende Folgen haben kann. Stellen die US-Behörden einen Sanktionsbruch fest, könnten sie das Vermögen der Zweigstelle in den USA einfrieren und die Besitzer und Geschäftsführer von MOSFON könnten nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen, ohne fürchten zu müssen, festgesetzt zu werden. Im schlimmsten Fall könnte MOSFON selbst auf der US-Sanktionsliste landen. Die genaue Konstruktion des Roldugin-Netzwerkes ist offenbar diese. In den meisten Firmen hat ein Bank Rossija-Vertreter eine Art Vollmacht und ist damit Ansprechpartner für eine Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Zürich. Diese Kanzlei wiederum betreut all die Offshore-Firmen offiziell bei Mossack Fonseca und vermittelt jeweils die Wünsche ihrer Endkunden an MOSFON weiter. Die Genfer Niederlassung von Mossack Fonseca betreut die Zürcher Kanzlei. Wenn also Mossack Fonseca in Panama eine Frage hat, wenden sie sich an ihren Ableger in Genf. Die Genfer MOSFON-Leute fragen die Zürcher Anwälte und die wiederum melden sich bei der Bank Rossija. Ein langer Weg. Aber ein praktischer. Würde der Fall jetzt in groben Zügen öffentlich werden, könnte Mossack Fonseca argumentieren, sie hätten doch nur mit einer renommierten Schweizer Kanzlei Geschäfte gemacht. Wenn man schon Schweizern nicht mehr trauen kann. Die E-Mails aus den vergangenen Jahren, die wir Tag für Tag lesen, zeigen, Mossack Fonseca wusste offenbar sehr genau, dass da am anderen Ende die Bank Rossiya involviert ist. Die entscheidende Frage ist für uns, ob Sergei Roldugin und die anderen Männer aus seinem Netzwerk wirklich auf eigene Faust handeln. Immerhin, er behauptet in einem Dokument, alleiniger und wahrer Eigentümer mindestens einer dieser Firmen zu sein, einer Firma namens International Media Overseas SA mit Sitz in Panama. So steht es in den Papieren, mit denen Roldugin im Mai 2014, nur ein paar Wochen nach dem Erlass der US-Sanktionen gegen die Bank Rossiya, ein Konto bei der Zürcher Filiale einer russischen Bank beantragt. In dem Fragebogen gibt Roldugin an, das Vermögen der Firma bewege sich im Rubel-Milliardenbereich. Die erste Überweisung belaufe sich auf 5 Millionen Franken und langfristig erwarte er Einkünfte von mehr als 1 Million Franken pro Jahr. Derselbe Roldugin wird ein paar Monate später der New York Times erzählen, er habe keine Millionen, er sei kein Geschäftsmann. Roldugin erklärt der Bank auch, woher das Geld jener International Media Overseas SA komme. Die Firma halte, was sie tatsächlich auch tut, alle Anteile einer gewissen Met Media Network Limited. Die Met Media wiederum wurde von der New York Times in eben jenem Artikel ebenfalls erwähnt, in dem auch Roldugin zu Wort kam. Die Firma hält nämlich, der Zeitung zufolge, 20% der Anteile an einem großen russischen Medienunternehmen namens Video International. Nur, dass die NYT-Reporter nicht ahnten, dass es da eine Verbindung gibt, dass Roldugin nämlich einer der Eigner ist. Jedenfalls auf dem Papier. Wir nehmen uns vor, die Besitzverhältnisse der Video International genauer zu durchleuchten, schieben diese Aufgabe aber noch etwas auf. Zugänglicher und ungleich unterhaltsamer ist ein Kontoeröffnungsfragebogen der erwähnten Bank in der Schweiz, bei der eine von Roldugins Firmen ein Konto beantragt. Eine der Fragen lautet: Ist der Eigentümer der Firma eine politisch exponierte Person? Kurz PEP oder Very Important Person, VIP. Roldugin antwortet mit Nein. Hat er irgendwelche Beziehungen zu PEPs oder VIPs? Wieder schreibt Roldugin Nein. Die zweite Antwort ist eine glatte Lüge. Der beste Freund des russischen Präsidenten, der auch der Patenonkel der Präsidententochter ist, kann nicht ernsthaft abstreiten, irgendwelche Beziehungen zu VIPs oder einer politisch exponierten Person zu haben. Banken fragen inzwischen standardmäßig nach derartigen Verbindungen, weil die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte gezeigt hat, dass die meisten korrupten Politiker ihre heimlichen Konten nicht auf ihren eigenen Namen laufen lassen, sondern auf den Namen eines Familienmitglieds oder Freundes, dem sie vertrauen. Das Risiko für die Bank, als Helfershelfer diebischer Staatsoberhäupter dazustehen, ist aber ähnlich groß. Deswegen wollen die Banken im Rahmen der Geldwäschebekämpfung und der damit verbundenen Know-Your-Customer-Politik, kurz KYC-Politik, inzwischen mehr über den Kunden wissen. Am Ende können sie natürlich auch einen Kunden annehmen, der der beste Freund eines Politikers ist. Aber sie müssen wissen, was sie da tun, auch weil sie sich später vielleicht dafür rechtfertigen müssen. Während wir versuchen, den russischen Pfaden zu folgen, wachsen die Daten immer weiter an, Gigabyte für Gigabyte. Der Transfer solcher Datenmengen ist nicht einfach. Noch aufwendiger wird es, wenn man die Informationen auch noch verschlüsseln möchte. Nun haben wir noch dazu das Problem, dass die Quelle auf absoluter Anonymität besteht. Das macht die Sache kompliziert. Die Lösung, die wir nach etlichen Wochen finden, ist umständlich, aber ziemlich sicher. Beschreiben können wir sie nicht aus Gründen des Quellenschutzes. Die Daten finden ihren Weg, langsam, aber stetig. Während wir uns mit den technischen Aspekten quälen, treibt uns eine Frage um. Warum setzt sich jemand dem Risiko aus, solch sensible Daten weiterzugeben, ohne davon etwas zu haben. Es gibt ja kein Geld. Es gibt aber auch keinen Ruhm für jemanden, der anonym bleibt. Was es gibt, ist die Gefahr. Süddeutsche Zeitung, kurz SZ. Warum gehen Sie dieses Risiko ein? Antwort John Doe. Ich kann den Grund nicht erklären, ohne meine Identität offenzulegen. Aber allgemein gesprochen habe ich das Gefühl, es tun zu müssen, weil ich in der Lage dazu bin. Es ist zu wichtig. Dort geht eine irrsinnige Menge krimineller Aktivitäten vor sich. Ich versuche noch immer, das alles irgendwie zu fassen. Frage SZ. Haben Sie keine Angst? Antwort John Doe. Definitiv. Aber ich versuche, vorsichtig zu sein. An manchen Tagen schreiben wir uns über verschiedene anonyme und verschlüsselte Chats fast rund um die Uhr. Meistens geht es um Fachfragen. Haben wir den Ordner XY bekommen? Kennen wir dieses oder jenes Dateiformat? Dazwischen sprechen wir über Politik, über Angela Merkel und Griechenland, über Chavez, Putin, Obama oder China oder über die Ängste der Quelle, dann wieder über Gigabytes. Was uns in den ersten Wochen nicht klar ist, so wird es weitergehen. Über Monate. Viele Monate. Die argentinischen Dokumente legen wir nach erster Sichtung zur Seite. Der Staatsanwalt hat 123 Firmen identifiziert, die alle von Mossack Fonseca gegründet worden sein sollen. Das ist eine Menge, die von uns nicht zu schaffen ist. Ganz sicher nicht im Augenblick. Womöglich überhaupt nicht, denn so interessant die Geschichte auch ist, unser Augenmerk muss naturgemäß auch darauf liegen, große deutsche Geschichten zu finden. Gleichzeitig wollen wir nicht, dass Geschichten unerzählt bleiben oder in den Ländern, in denen sie vielleicht wichtig sind, untergehen. Auch das ist ein Argument dafür, eine größere internationale Kooperation anzustreben, wie wir sie etwa bei Offshore-Leaks, LuxLeaks oder SwissLeaks erlebt haben. Dass wir das versuchen, haben wir der Quelle ja längst versprochen, auch wenn wir wohl nicht die New York Times an Bord bekommen werden. Wir rufen Gerard Ryle an, den Direktor des International Consortium for Investigative Journalists, kurz ICIJ, in Washington, D.C., um ihn für unsere Daten zu begeistern. Das ICIJ ist eine Art internationaler Verein für investigative Journalisten, in dem man nur auf Empfehlung und Einladung Mitglied werden kann. Ihm gehören mittlerweile etwa 200 Kollegen auf der ganzen Welt an, seit 2013 auch wir. Genauer genommen ist das ICIJ ein Projekt des Center for Public Integrity, kurz CPI, einer US-amerikanischen Non-Profit-Organisation für Investigativjournalismus. Der Gründer des CPI ist Charles Lewis, einer der wichtigsten Recherchejournalisten der USA, mit unzähligen Erfolgen in den vergangenen 30 Jahren. CPI und ICIJ werden aus Spendengeldern finanziert. Einer der Großspender ist der linksliberal ausgerichtete Milliardär George Soros. Das ICIJ leitet seit seiner Gründung 1997 grenzüberschreitende Teamrecherchen zum weltweiten Tabakschmuggel, zum internationalen Handel mit Leichenteilen oder zu fragwürdigen Projekten der Weltbank. Die Idee des ICIJ ist, dass Journalisten weiterkommen, wenn sie ihr Material teilen, sobald es international relevant wird. Das Ergebnis sind mehr und bessere Geschichten, weil sich die jeweiligen Spezialisten, oft die besten investigativen Reporter des Landes, damit befassen. Beispielsweise sind die Kollegen von La Nación aus Argentinien tief im Thema bei NML, jenem Hedgefonds, der Argentinien verklagt. Im Internet haben wir gesehen, dass die Zeitung seit Jahren darüber schreibt, während wir bei Null anfangen. Das Telefonat mit Gerard Ryle läuft gut. Nach einer Viertelstunde ist er entschlossen, aus dem Material eine ICIJ-Geschichte zu machen, obwohl wir am Telefon keine Namen nennen und auch Mossack Fonseca nur vorsichtig umschreiben können. Dazu muss man wissen, dass Gerard Ryle ein Faible für Briefkastenfirmen hat. Als er 2011 seine Stelle als Direktor des ICIJ antrat, hatte er in seinem Gepäck eine Festplatte mit dem größten Leak, das bis dahin jemals in den Händen von Journalisten war. Ihm waren 260 Gigabyte zugespielt worden, und zwar aus dem Innersten zweier Firmen namens Portcullis Trustnet und Commonwealth Trust Limited. Das Kerngeschäft dieser beiden Firmen war, exakt wie das von Mossack Fonseca, Briefkastenfirmen zu verkaufen. Aus diesen Daten machte Gerard Ryle einen weltweiten Scoop, anders kann man es nicht sagen. Unter dem Schlagwort Offshore Leaks deckten im April 2013 fast 100 Journalisten aus rund 50 Ländern auf, wie die Mächtigen, die Reichen und die Bösen dieser Welt Offshore-Firmen nutzten, um ihre Spuren zu verwischen und ihr tatsächliches Vermögen zu verschleiern. In Deutschland waren wir für die Süddeutsche Zeitung dabei, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Norddeutschen Rundfunks. Das Grundmuster unserer Daten ähnelt also denen von Offshore-Leaks. Nur haben wir, als wir Ryle anrufen, weit weniger, etwa 50 Gigabyte. Allerdings haben wir das Gefühl, dass die Daten zu den einzelnen Firmen vollständiger sind. Und vor allem, sie sind aktueller. Bei Offshore-Leaks veröffentlichten wir 2013 Informationen aus Daten, deren aktuellste aus dem Jahr 2010 waren. Jetzt finden wir immer wieder aktuelle E-Mails. Wir registrieren das mit einem Schaudern, heißt es doch, dass die Quelle bis gerade eben Zugang zu den internen Daten von Mossack Fonseca hatte. Vielleicht oder eher wahrscheinlich hat sie diesen Zugang noch immer. Am Ende des Gesprächs verspricht Gerard Ryle, in den nächsten Wochen nach München zu kommen, um sich die Daten anzusehen. Quasi nebenbei, beim abendlichen Stöbern, stoßen wir auf etwas, das wir bisher übersehen hatten. Es gibt zu sehr vielen der Vermittler, also der Banken oder Vermögensberater, eigene Dokumente mit Notizen für den internen Gebrauch. Zwar deutet schon die Heimlichtuerei der Moss von Mitarbeiter, abgekürzte Kundennamen oder Codewörter, darauf hin, dass hier möglicherweise wissentlich Illegales befördert wird. Anmerkung: Auf eine entsprechende Anfrage antwortete Moss von bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Aber was wir dort lesen, hat dann doch eine andere Qualität. Da ist von Vermittlern mit großen Mengen von Kunden mit undeklarierten Konten die Rede, von einer Kanzlei, die eine eigene Abteilung nur für Schwarzgeld habe und davon, dass Mossack Fonseca Lösungen anbietet für die europäische Zinsabschlagsteuer. Wenn wir so etwas lesen, wissen wir, dass wir auf einem guten Weg sind, wenn wir nachweisen können, dass Mossack Fonseca wissentlich Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet hat, hat die Kanzlei ein Problem. An dieser Stelle stellen wir uns die Frage, ob Mossack Fonseca eigentlich je belangt wurde für ein ähnliches Delikt. Wir finden keinen Beleg für irgendein Verfahren gegen die Kanzlei. Sie scheint bislang immer davongekommen zu sein. Ungefähr zu dieser Zeit wird uns ein Umstand bewusst, der unsere Aufmerksamkeit von allen anderen abzieht. Es geht um den Mann, der all die heimlichen Geschäfte erst ermöglicht und damit aber Millionen verdient haben muss. Der Mann, der die Kanzlei Mossack Fonseca gegründet hat, die seit Jahrzehnten offenbar mit allen möglichen Verbrechern Geschäfte macht. Es geht um Jürgen Mossack. Er ist Deutscher.